WDR 5. Neugier genügt. Okay, unser drittes Problemkind ist ja dann noch der Herr H., der jetzt wieder aufgenommen ist. Der ist auf unserer Aufnahme- und Krisenstation jetzt, ne? Hintergrund der Geschichte ist ja, nachdem er schon 2 Jahre in einem Wohnheim war, meldete sich dann die Einrichtung, dass er zunehmend manisch ist, und es wurde dann eine notfallmäßige Wiederaufnahme erforderlich, weil er tatsächlich auch bedrohlich gegenüber Passanten aufgetreten war. Teambesprechung in den Räumen der forensischen Ambulanz der LVR-Klinik Düren. Hier in der Anlaufstelle für beurlaubte und auf Bewährung entlassene Patienten des Maßregelvollzugs widmen sich Psychiater Georgi Barektarski und seine Mitarbeiter jede Woche einmal denjenigen ihrer Schützlinge, die auf ihrem Weg zurück in die Gesellschaft besonderes Augenmerk benötigen. Herr H., da sind sich der Abteilungsleiter und seine Oberärztin einig, hat sich in dem vertrauten Umfeld der Klinikstation bereits wieder stabilisiert. So ein bisschen ist das Problem bei ihm, dass er sehr undeutlich spricht, sodass er auch, man versteht ihn sehr schlecht. Und wenn jetzt er auf jemanden trifft, der ihn nicht kennt, dann kann jemand sehr verunsichert werden, kann ich mir schon vorstellen. Zumal das ja ein großer Mann ist, der auch so eine sehr imposante Erscheinung hat. Wenn Menschen aus einer psychischen Erkrankung heraus straffällig werden und deshalb als schuldunfähig gelten, werden sie statt ins Gefängnis in eine forensisch-psychiatrische Klinik eingewiesen. Die Behandlung dort, im sogenannten Maßregelvollzug, endet erst dann, wenn Therapeuten und unabhängige Gutachter sicher sind, dass keine Gefahr mehr von einem Patienten ausgeht. Weil man vor vielen Jahren festgestellt hat, dass Patienten in vielen Fällen trotzdem wieder auffällig werden, wenn man sie nach dem stationären Aufenthalt einfach sich selbst überlässt, wird die Rehabilitation inzwischen vorbereitet und von festen Ansprechpartnern in der Ambulanz begleitet. Düren war vor fast 25 Jahren in Nordrhein-Westfalen die erste Maßregelvollzugsklinik mit einer forensischen Ambulanz. Zurzeit kümmern sich insgesamt 7 Therapeuten, Sozialarbeiter und Pflegekräfte um 20 Patienten in der Beurlaubung und 50, die schon einen Schritt weiter in der Bewährung sind. Unsere Arbeit in der forensischen Ambulanz ist eher eine aufsuchende Arbeit, erzählt Sabine Holnack, die als leitende Oberärztin der Abteilung alle 70 Patienten persönlich kennt. Das heißt, wir fahren in die Einrichtungen, die die Patienten nach der Entlassung weiter betreuen werden, haben da auch Kontakte zu den Mitarbeitern und versuchen, die im Rahmen von Fallbesprechungen immer wieder über den Patienten aufzuklären. Ist natürlich im Vorfeld auch schon gelaufen, aber dass da Sachen nicht in Vergessenheit geraten und dass wir auch jeweils das persönliche Umfeld mit eigenen Augen betrachten können. Da kann zugehören, dass man in ein Zimmer geht und guckt, ob da keiner verwahrlost, die Arbeitsbedingungen sich anschaut und ich sag mal nebenbei im Gespräch mit dem Patienten auch direkt mal den psychopathologischen Befund abcheckt. Das gehört einfach alles dazu. Der Herr Brandt! Herr Brandt! Volker P. freut sich über einen der letzten Besuche seines Bezugsbetreuers der Dürener Ambulanz in dem Kölner Heim für psychisch kranke Menschen, wo er jetzt wohnt. 5 Jahre war der große, kräftige Mann mit den dunklen Haaren in der geschlossenen Maßregelvollzugsklinik. Vor 4 Jahren wurde er dann beurlaubt und nun endet auch die Phase der Bewährung. Was er verbrochen hat, mag Volker P. nicht sagen. Er schämt sich. Angefangen hat das mit meinen Stimmen und meinen Wahnvorstellungen Anfang der 90er. Und das Verbrechen habe ich dann 2002 begangen. Ja, in dieser Zeit ist das einfach immer schlimmer und immer komplexer geworden, dieses Wahngebilde in meinem Kopf. Und irgendwann war der Druck in mir zu groß, dieses Ziel, das ich mir in meinem Kopf eingebildet habe, erreichen zu wollen, dass es dann passiert ist. Mit seinen Therapeuten habe er seine Tat natürlich von allen Seiten beleuchtet, betont Volker P., aber nun wolle er sie am liebsten vergessen. Zumal er glaubt, dass ihm so etwas nie wieder passieren wird. Ich nehme keine Drogen mehr, ich trinke keinen Alkohol. Ich gehe anders mit meinen Mitmenschen um, als ich das früher gemacht habe. Ne? Wir haben hier in unserem Wohnheim auch ein paar Kandidaten, ne, die trotzdem, der die Unmengen an Tabletten kriegen, kommt die Psychose oder ihre Krankheit immer wieder durch. Ne? Und dann brauchen die halt ein bisschen Unterstützung, ein bisschen Hilfe und so. Ne? Und ich versuche ihnen dann so gut es geht zu helfen. Und das sind Sachen, die hätte ich früher zum Beispiel nie gemacht. Volker P. hat früher Drogen genommen und vermutlich auch dadurch eine paranoide Schizophrenie entwickelt. Die Medikamente, die er in der Psychiatrie bekam und weiter nimmt, haben die Stimmen in seinem Kopf zum Schweigen gebracht. Aber damit allein ist es nicht getan. Der 49-Jährige muss ungesunden Stress meiden. Und in Freiheit muss er sich jetzt aus eigener Einsicht weiter von Drogen fernhalten. Mit den Freunden aus der Szene von früher könne er ohnehin nichts mehr anfangen, erklärt Volker. Und ein Tütchen Marihuana, das er neulich fand, habe er wieder weggeworfen. Was natürlich nicht heißt, dass ich jetzt dagegen gefeit bin. Ne? Also ganz ist man nicht davon weg. Das ist ein täglicher Kampf mit sich selbst und mit der Sache. Zumal der gelernte Zimmermann noch nicht wieder so im normalen Leben angekommen ist, wie er sich das wünschen würde. Die kurzfristige Beschäftigung in einer Schreinerei hat er in einer Auftragsflaute wieder verloren. Auch deshalb ist an eine gemeinsame Wohnung mit seiner Freundin, die ihn nie fallen gelassen hat, nicht zu denken. Denn sie ist tagsüber auf der Arbeit und er kann, nach all den Jahren der erzwungenen Gemeinschaft auf der Klinikstation, das Alleinsein nicht mehr aushalten. So ist er froh, dass selbst jetzt im Heim und am Ende der Führungsaufsicht der Kontakt zu seinen früheren Betreuern von der Klinikambulanz noch nicht ganz abgerissen ist. Mit dem Herrn Brandt habe ich auch jetzt noch Kontakt, obwohl ich überhaupt nichts mehr mit der Klinik zu tun habe. Telefonieren wir eigentlich wöchentlich miteinander. Wir haben jetzt noch mal telefoniert, auch über eben die Lehre, über Sucht, die sich entwickelt hat und so Probleme, die auch mit dieser, ja, ich habe keinen Bewährungshelfer mehr, ich habe die Ambulanz nicht, mit dieser Lehre dann entstanden sind. Was kann denn eigentlich erreicht werden bei der Wiedereingliederung der Maßregelvollzugspatienten? Wie gesund sind die ehemaligen psychisch kranken Täter? Wie viel Kontakt finden sie auch über die Grenzen der Psychiatrie hinaus? Und haben sie überhaupt Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt? Psychiater Georgi Baraktarski dämpft etwaige hohe Erwartungen. Schuldunfähige Rechtsbrecher hätten oft lange und schwere Krankengeschichten hinter sich, betont der Dürener Arzt. Unser Ziel ist sozusagen zu gucken, was ist das Leistungsniveau, das die Erkrankung hergibt. Und wir unterstützen dann die Patienten, entsprechend deren Fähigkeiten, so weit wie möglich zu kommen. Oft ist es aber die Erkrankung, die da gewisse Grenzen setzt. Und es kann dann sein, dass die in Werkstätten für psychisch Erkrankte dann eine Beschäftigung finden. Aber es kann auch sein, dass sie eben aus eigener Kraft kaum in der Lage sind, einer strukturierten Tätigkeit nachzugehen. Auf der anderen Seite schaffen wir es bei einigen aber auch eine sehr ausgeprägte Zurückbildung der Erkrankung zu erreichen. Und diese Leute können dann eine Ausbildung antreten und einzelne Fälle dann auch einen Beruf aufnehmen. Der Versuch, die Maßregelvollzugspatienten möglichst gut wieder einzugliedern, soll nicht nur den erkrankten Menschen helfen und gut tun, sondern er dient auch der Sicherheit. Denn je besser ein Mensch sozial eingebunden ist, desto geringer ist das Risiko, dass er wieder zum Täter wird. Psychiaterin Holnack und ihre Kollegen arbeiten deshalb auch mit den Familien der Patienten. Oftmals, gerade bei den schizophrenen Patienten, ist es ja auch so, dass jemand aus der Familie Opfer gewesen ist, bis hin zu tödlichen Angriffen. Dann ist es meist sehr schwierig, die Patienten wieder in die Familie zurückzuführen, aber in vielen Fällen gelingt das trotzdem, da wieder eine Basis zu schaffen, auf der ein bisschen Vertrauen entstehen kann. Das war auch bei Stefan T. so, der in einem Streit seinen Vater erstochen hat. Im Lehramtsstudium hatte sich der junge Mann aus einer Akademikerfamilie überfordert gefühlt. Als er an einer Psychose erkrankte, fixierte er sich darauf, dass vor allem sein Vater an seinen Ängsten und Schwierigkeiten schuld sei. Nach dem Totschlag wurde Stefan T. 13 Jahre im stationären Maßregelvollzug behandelt. Da waren noch erst keine Besuche gestattet, die ersten Monate. Und später wurde erst meine Familie dann von Psychiatern befragt und begleitet, bis man gesagt hat, ja, man kann die Familie zaghaft wieder zusammenführen. Dann gab es dann einen Besucherraum, der auch beobachtet worden ist. Ja, für mich war es natürlich ein total beschämendes Gefühl, meiner Familie gegenüber zu sitzen. Und habe auch Jahre daran geknabbert. Und ich knabber heute noch dran, um ehrlich zu sein. Aber das ist eben ein Prozess, den man dann durchmachen muss, wenn man sowas getan hat. Der inzwischen 48-Jährige gibt sich abgeklärt. Aber sein holpriger Weg zurück in die Gesellschaft verrät, wie viel Kraft es ihn gekostet haben muss, zu akzeptieren, dass er krank ist und dass die Chance, mit seinen erfolgreichen Eltern und Geschwistern gleichzuziehen, wohl für immer verbaut ist. Obwohl er sich nach dem Totschlag selbst der Polizei gestellt hatte, versuchte er später aus der forensischen Klinik in Langenfeld zu flüchten. In Düren wurde er daraufhin im Hochsicherheitsbereich untergebracht. Nach 10 Jahren versuchte man dann, ihn in ein Wohnheim zu beurlauben. Und in dem Wohnheim ging alles schief, was schief gehen konnte. Es klappte nicht mit der Medikation in Eigenregie. Ich habe die also nicht genommen. Es gab dann auch Spannungen zwischen den Heimbewohnern und mir. Ich habe Alkohol konsumiert, was auch eine strikte Auflage gewesen ist. Also praktisch ging alles schief. Das heißt, dann kam ein Betreuer an von der Forensik, hat gesagt, Herr so und so, wir müssen Sie wieder zurückführen in die Forensik. Als er nach weiteren 3 Jahren erneut beurlaubt wurde, begann er in seinem neuen Domizil, einem Wohnheim für psychisch kranke Menschen, gleich eine Paarbeziehung. Sozialarbeiter Markus Renner hat Stefan T. damals begleitet und ihm die Verbindung verboten. Eine drastische Maßnahme, die der Geschäftsführer des Fördervereins für die Rehabilitation psychisch Kranker und Behinderter e.V. in Eschweiler aber für vertretbar hält. Wenn es für Unruhe sorgen würde und wenn ich glaube, dass das dem Patienten nicht gut tut, weil er auch gerade in dem Wohnheim, wo er vorher rausgeflogen ist und es die Probleme gab, er auch eine Beziehung direkt angefangen hatte und es da richtig eskaliert ist, dann spreche ich nach Rücksprache mit der forensischen Ambulanz, sage ich dann, die Beziehung tut ihm nicht gut. Nicht nur in der Zeit der Beurlaubung wird der Patient noch relativ stark reglementiert. Auch später muss er Auflagen befolgen, die das Gericht ausspricht, wenn es ihn in die Führungsaufsicht entlässt. Hält der Patient sich nicht daran, dass er sich beispielsweise bestimmten Personen nicht nähern darf, dass er Alkohol meiden und sich ärztlich behandeln lassen muss, kann seine Bewährung im Extremfall widerrufen werden. Gerät er in eine Krise und droht für andere zur Gefahr zu werden, kann er auch für eine begrenzte Zeit wieder in die Forensik aufgenommen werden. Denn der Auftrag, den der Gesetzgeber dem Maßregelvollzug erteilt hat, ist ein doppelter und er lautet Besserung und Sicherung. Auch die Gemeindepsychiatrie kann sich dem nicht entziehen, wenn sie die beurlaubten oder bedingt entlassenen Forensikpatienten bei der Wiedereingliederung begleitet. Kein leichtes Los für ambulante Helfer wie Markus Renner oder auch Sozialarbeiter Carsten Elmers, der beim Köln-Ring Wohngruppen betreut. Wenn es in die Auflage der Bewährung geht, dann sind wir sicherlich auch ein kleines Stückchen da der verlängerte Arm. Wenn wir mitkriegen würden, kommt jemand hier permanent besoffen wieder ins Haus nach einem ausgedehnten Spaziergang und Abstinenz von Drogen oder Alkohol stünde da explizit drin, dann würden wir das zur Kenntnis bringen. Müssen auch. Das ungeliebte Amt des Kontrolleurs war ein Grund dafür, dass Heime, Werkstätten und ambulante Dienste lange zögerten, sich für psychisch kranke Menschen mit einem forensischen Hintergrund zu öffnen. Ein anderer war sicherlich, dass auch hier Ängste und Vorurteile überwunden werden mussten. Es haftet der Forensik immer ein sehr, sehr negatives Bild an. Stellt Markus Renner vom Förderverein für die Rehabilitation psychisch Kranker und Behinderter e.V. in Eschweiler fest. Aber nach 18 Jahren Arbeit mit dieser Patientengruppe weiß er auch, wir reden hier nicht über Mörder, nur Totschläger, Sexualstraftäter. Wir reden auch über Klienten, die notorische Schwarzfahrer sind und aufgrund ihrer Krankheit 150 Mal schwarz gefahren sind. Und längst nicht jeder Sexualstraftäter ist ein Vergewaltiger oder gar ein sogenannter Kinderschänder. Überhaupt weisen die wenigsten psychisch kranken Täter eine starke, womöglich noch sadistisch gefärbte Persönlichkeitsstörung auf, und wenn, haben sie kaum Chancen auf Entlassung. Das Gros seiner Schützlinge, berichtet Oberarzt Georgi Baraktarski, leidet an einer Wahnerkrankung, die eigentlich gut zu behandeln ist. Trotzdem haben viele Forensikpatienten lange Psychiatriekarrieren hinter sich. In der Psychiatrie sind viele Versuche stationär unternommen worden. Die Patienten haben sich dann aber entschlossen, eben die Behandlung nicht fortzusetzen, was ja eigentlich auch ihr gutes Recht ist. Durch die Erkrankung ist es dann aber zu Straftaten gekommen. Und eben erst durch die Unterbringung, manche Krankheitsbilder brauchen nun mal ein halbes Jahr oder länger, bis die Symptome in den Griff zu kriegen sind, kommt es zu einer gewissen Stabilität. Im Maßregelvollzug gibt es eben mehr Personal und mehr Zeit für eine sorgsame und kontinuierliche Behandlung als in der sparsamer ausgestatteten Allgemeinpsychiatrie. Dort werden akutkranke Patienten nach kurzer Zeit wieder aus der Klinik entlassen und längst nicht immer ist eine ambulante Weiterbehandlung gesichert. In der Forensik können sich die Patienten außerdem nicht so leicht einer Behandlung entziehen. Zwar darf auch hier niemand gezwungen werden, zum Beispiel Medikamente zu nehmen, wenn aber die Chance auf eine Entlassung in absehbarer Zeit davon abhängt, werden sich die meisten wohl zur Kooperation durchringen. Volker P., der durch Drogenkonsum krank wurde und dort 5 Jahre stationär behandelt wurde, betrachtet seine Einweisung in den Maßregelvollzug im Nachhinein als Glücksfall. Ja, das ist ein sehr großes Glück für mich. Ich meine, tut mir leid für mein Opfer, aber wenn ich das nicht gemacht hätte, dann, im Nachhinein habe ich gemerkt, dass die Abwärtsspirale körperlich und sozial und geistig schon richtig vorangeschritten war und wer weiß, ob ich heute noch leben würde, wenn ich den Lebensstil weitergeführt hätte. Alles gut also bei Volker P.? Nicht ganz. Noch spürt der ehemalige Forensikpatient die Nachwirkungen der jahrelangen Bevormundung im stationären Maßregelvollzug. Der Mut zu eigenständigen Entscheidungen und zum Alleinsein muss erst langsam wieder wachsen. Ein Risiko für andere gehe aber schon lange nicht mehr von ihm aus, ist er sich sicher. Wenn ich nochmal eine Psychose kriegen würde, ich würde es merken. Also ich würde merken, auf einmal sind Stimmen im Kopf oder so. Ne? Die Eigenverantwortung ist in der Zwischenzeit da. Und ich bin auch so gut betreut und um mich rum sind so viele Leute, die würden das auch merken. Die würden das Gespräch mit mir suchen und würden auf mich einwirken. Auch Stefan T. sieht sich auf einem guten Weg. Der 48-Jährige wohnt mittlerweile in einer Zweierwohngemeinschaft. Im Zuge seiner beruflichen Rehabilitation pflegt er Gärten und öffentliche Gebäude. Er habe nie wieder den Drang verspürt, ein Delikt zu begehen und könne wesentlich besser mit Konflikten umgehen als früher. Einmal gibt es die Möglichkeit, aus dem Konflikt rauszugehen, wenn man merkt, da will einem einer was. Oder halt, ich bin stark genug, um die Konfrontation auszustehen, halt mit Worten. Und die dritte Möglichkeit ist, Hilfe zu holen. Das heißt, wenn ein Konflikt entsteht, ich merke, da ist auf mich einer nicht so wohlgesinnt, da kann ich einen Betreuer zur Seite holen, der dann zu einem Dreiergespräch zum Beispiel bereit ist. Die Mitarbeiter der forensischen Ambulanz in Düren und ihre Kooperationspartner in den gemeindepsychiatrischen Einrichtungen können alles in allem zufrieden sein. Ihre Arbeit trägt Früchte. Zwar muss immer mal wieder jemand für eine Zeit stationär in die Forensik aufgenommen werden, wie Herr H., der die Morgenkonferenz der Ambulanz beschäftigte, und auch ein Widerruf der Bewährung kommt gelegentlich vor. Aber richtige Rückfälle seien extrem selten, freut sich Oberärztin Hollnack, die bereits seit 15 Jahren in der forensischen Ambulanz arbeitet. In der Zeit sind nur ganz wenig Patienten wieder rückfällig geworden. Dabei hat es sich in 2 Fällen um Körperverletzung gehandelt und in einem Fall um Diebstahl. Also richtig schwerwiegende Delikte, dass jemand anderes zu großem Schaden gekommen ist. Auch die Körperverletzungen sind zum Glück sehr glimpflich verlaufen, sind bisher, und ich hoffe, das bleibt auch so, nicht passiert. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.